Über allem thront die Kultusministerkonferenz. Die hat sich darauf geeinigt, künftige PISA-Ergebnisse nicht mehr getrennt nach den einzelnen Bundesländern zu veröffentlichen, weil dies für zu viel Zwietracht bei der Interpretation und Erklärung der Leistungsunterschiede gesorgt hat. Das zeigt den Geist dieses Gremiums. Dabei sorgen mächtige Trends, der wachsende Anteil der Kinder von Migranten, der wachsende Anteil von Kindern aus der deutschen Unterschicht, der starke Zulauf zu den Privatschulen für noch mehr Divergenz und für ein noch stärkeres Auseinanderdriften der Ergebnisse. Diese offenzulegen wäre durchaus wünschenswert. Gleichzeitig steigt die gesellschaftliche Nervosität, weil die demografische Falle es zunehmend wichtig werden lässt, dass die zahlenmäßig immer mehr abnehmende Jugend eine gute Ausbildung bekommt. Denn sie soll ja künftig die Spitzenstellung der deutschen Wirtschaft und Wissenschaft sichern und für den Unterhalt jener 35% der deutschen Bevölkerung sorgen, die sich künftig im Rentenalter befinden. Es ist daher durchaus verständlich, dass die Forderungen nach einer Zentralisierung der Bildungszuständigkeiten wachsen. Das wird in Deutschland allerdings nicht geschehen, und es würde auch neue Gefahren mit sich bringen. Eine wie immer geartete Mode oder politische Priorität, die als Reform angeboten wird, sich aber zu spät als irrtumsbehaftet oder schädlich herausstellt, würde dann nämlich gleich die gesamte Republik treffen. Es leben ja auch andere Länder, etwa die USA und England, ganz gut mit einem sehr heterogenen Schulsystem. Wichtig sind letztlich zwei Dinge. Es muss Konsens geben über erstens die Stufen der Schullaufbahn und deren Dauer und zweitens den Kernbestand an Wissen und Kompetenzen, der den Schülern in einem bestimmten Abschnitt ihrer Schullaufbahn zu vermitteln ist. Damit verbunden ist ein Konsens über die Grundstruktur der Lehrpläne und über die anzulegenden Bildungsstandards. Solch einen Konsens muss die Kultusministerkonferenz herbeiführen und kann das grundsätzlich auch. Der Konsens über die in den Kernkompetenzen anzustrebenden Ergebnisse ist die Voraussetzung und zugleich eine geeignete Basis dafür, dass den Bundesländern und dort den verschiedenen staatlichen und privaten Schulen hinsichtlich Wegen und Methoden zu diesem Ziel weitgehende Freiheiten gelassen werden. Die Ergebnisse aber müssen zentral gemessen werden und bundesweit vergleichbar sein. Die Testverfahren bei den internationalen Vergleichen PISA und TIMSS wie beim amerikanischen SAT zeigen, dass es für solche Tests gesicherte Methoden gibt. Der amerikanische SAT ist bereits in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt worden, um im völlig heterogenen amerikanischen Schulsystem eine einheitliche Leistungsmessung zu ermöglichen. Seine Ergebnisse dienen der Vorauswahl für die Aufnahme in Colleges und Universitäten. In Deutschland ist der Widerstand gegen systematische Leistungsvergleiche nach wie vor sehr groß. Er wird repräsentiert durch viele Bildungspolitiker und einen großen Teil der Lehrerschaft. Der deutsche PISA-Chef Eckhard Klime bemerkt dazu, Zitat, in unserer DESI-Studie, der ersten nationalen Leistungsstudie, haben wir festgestellt, dass nur ein Drittel der Hauptschüler das Ziel erreicht hat, das laut Lehrplan erreicht werden muss. Das hatte vorher niemand gedacht. Man war einfach davon ausgegangen, dass das Ziel in der Regel erreicht wird. Man begegnet nach wie vor einer verbreiteten Einstellung, wenn die Stimmung stimmt, also wenn die Lernfreude und das Engagement hoch sind, dann ist man schon zufrieden. Das Engagement und die sozialen Fähigkeiten der Schüler werden ausgespielt gegen die kognitiven Leistungen. Das ist leider ein Grundmotiv der Bildungsdiskussion in Deutschland. Zitat Ende. Groß ist die Versuchung, bei konkreten Testverfahren Standards so zu gestalten, dass nicht zu viele Schüler in den unteren Kompetenzstufen hängen bleiben. Der Bildungsforscher Olaf Köller äußert sich hier recht verräterisch. Zitat: Manchmal müssen wir feststellen, dass die Experten die Anforderungen viel zu hoch gesetzt haben, weil viel zu viele Schülerinnen und Schüler demnach nur die unteren Kompetenzstufen erreichen würden. Es gibt also mehrere Testdurchgänge und die Grenzen werden justiert, um sie auch politisch vertreten zu können. Zitat Ende. Anforderungen werden offenbar so lange gesenkt, bis die Quote der gescheiterten Testabsolventen akzeptabel ist. Kein Wunder, dass viele von denen, die die Hauptschule abschließen, nicht über die fachlichen Voraussetzungen, die für eine betriebliche Ausbildung erforderlich sind, verfügen, obwohl sie die Standards der Hauptschule offenbar erfüllen. Vor diesem Hintergrund wird der nachfolgende Vorschlag auf große Widerstände stoßen, aber aus meiner Sicht führt kein Weg daran vorbei. In jeder Schule und in jeder Klasse wird gegen Ende des Schuljahrs ein bundesweit einheitlicher Test zum erreichten Stand in den Kernkompetenzen Leseverständnis und mathematisches Verständnis durchgeführt. Die Ergebnisse werden unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen veröffentlicht. Es wird sichergestellt, dass die Tests nicht manipuliert werden. Dazu gehört auch, dass nicht die für die jeweilige Klasse zuständigen Lehrer sie durchführen. Um einen belastbaren Vergleich zu ermöglichen, werden die Leistungstests ergänzt durch einen anonymisierten Intelligenztest. Schließlich soll ja überprüft werden, ob es gelungen ist, in jeder Klasse das vorhandene intellektuelle Potenzial zu erschließen. Für jede Schule wird zudem anhand der Herkunft der Schüler ein sozioökonomischer Index erstellt und regelmäßig fortgeschrieben. Der sozioökonomische Index, der auch dazu dienen kann, die Testergebnisse der verschiedenen Schulen zu gewichten, sollte ebenfalls veröffentlicht werden. Eine klare und regelmäßige Ergebniskontrolle ist die entscheidende Voraussetzung, wenn man Freiheit in den Methoden gewähren will. Wenn eine Schule mit jahrgangsübergreifendem Lernen oder anderen, gerade als besonders modern angesehenen Methoden bei den Leistungstests reüssiert, umso besser. Wenn Schulen unter Berücksichtigung sozioökonomischer Einflüsse besser oder schlechter abschneiden als andere, wird man damit leben müssen. Die besseren Schulen werden sich größere Attraktivität erfreuen, die schlechteren werden weniger nachgefragt sein, unabhängig davon, ob die Schulen privat oder staatlich sind. Auf jeden Fall wird der jährliche Leistungsvergleich im Schulsystem eine große Dynamik auslösen. Staatliche und private Schulen müssen wie bisher hinsichtlich der finanziellen Dotierung vom Staat gleich behandelt werden. Den staatlichen Schulen werden stufenweise die administrativen Freiheiten eingeräumt, die für private Schulen typisch sind, insbesondere das Recht, die Lehrer selbst auszusuchen, sich nach eigenem Gutdünken zu organisieren und Sachmittel selbst zu verwalten. Solch ein Übergang zu mehr Freiheiten muss im Hinblick auf die einzelne Schule differenziert eingeleitet werden. Die Mindestvoraussetzung ist eine kompetente und gestaltungswillige Schulleitung. Die Risiken solch eines Systems liegen in einer wachsenden Segregation der Schüler nach Leistungsfähigkeit bzw. nach sozialen Gruppen. Solch eine Segregation wird nicht völlig zu verhindern sein. Sie findet auch bereits statt, kann aber dadurch begrenzt werden, dass allen Schulen, auch den privaten, eine gewisse herkunftsbezogene Mindestmischung vorgegeben wird. Die Risiken der verstärkten Tendenz zur Segregation gilt es abzuwägen gegen die allgemeine Leistungssteigerung durch die hergestellte Ergebnistransparenz und den dadurch ausgelösten Wettbewerb. Wenn sich tatsächlich in einer Reihe von staatlichen Schulen weniger leistungsstarke Schüler konzentrieren, haben diese Schulen die Chance, sich um die Defizite und besonderen Bedürfnisse dieser Gruppe besonders zu bemühen. Die Schüler erleiden an solchen Schulen für ihre Zukunft dann keine Nachteile, wenn vergleichbare Leistungen vergleichbar bewertet werden. In diesem Fall nämlich ist die Chance, Ausbildungsplatz zu erlangen oder auf eine weiterführende Schule übernommen zu werden, allein von der im Test gemessenen Leistung abhängig und nicht vom Namen der Schule.